Tür hier steht ein Hofbräuhaus. Eins, zwei, so fein. Da läuft so manches Fässchen aus. Eins, zwei, so fein. Da hat schon mancher braver Mann. Eins, zwei, so fein. Gezeigt, was er zu vertragen kann. Schon früher.